Joram aber, der Sohn Ahabs, ward König über Israel zu Samaria im 18. Jahre Josaphats, des Königs von Juda, und regierte 12 Jahre. Und er sät, was Jahwe missfiel, jedoch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er beseitigte die Mahlsteine des Baal, die sein Vater hatte herstellen lassen. Jedoch an den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte, hielt er fest und ließ nicht davon. Mesa aber, der König von Moab, züchtete große Herden und zinste dem Könige von Israel jedes Mal 100.000 Lämmer und die Wolle von 100.000 Widdern. Als nun Ahab gestorben war, fiel der König von Moab vom Könige von Israel ab. Der König Joram aber rückte zu jener Zeit aus Samaria aus und mustere das ganze Israel. Und Josaphat, dem Könige von Juda, ließ er Folgendes entbieten: Der König von Moab ist von mir abgefallen, willst du mit mir wieder die Moabiter in den Krieg ziehen? Er antwortete: Jawohl. Ich will sein wie du, mein Volk sei wie dein Volk, meine Rosse wie deine Rosse. Da fragte er: Welchen Weg sollen wir ziehen? Er antwortete: Den Weg durch die Steppe von Edom. So zog denn der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom hin. Als sie aber eine Strecke von 7 Tageeisen umhergezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser. Da rief der König von Israel: O weh! Jahwe hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Gewalt der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach: Ist denn hier kein Prophet Jahwes, dass wir Jahwe durch ihn befragen könnten? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel: Hier ist Elisa, der Sohn Safats, der Elia als vertrautester Diener Wasser auf die Hände gegossen hat. Josaphat sprach: Bei ihm ist das Wort Jahwes zu finden. So gingen denn der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Elisa aber sprach zu dem Könige von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sprach zu ihm: Nicht doch. Denn Jahwe hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Gewalt der Moabiter zu geben. Da sprach Elisa: So wahr Jahwe der Heerscharen lebt, in dessen Dienst ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, ich wollte auf dich nicht blicken noch dich ansehen. Jetzt aber holt mir einen Saitenspieler. Jedes Mal, wenn der Saitenspieler spielte, kam über ihn die Hand Jahwes. Und er sprach: So spricht Jahwe, macht in diesem Bachthil Grube an Grube. Denn so spricht Jahwe: Ihr werdet weder Wind noch Regen zu sehen bekommen, und dennoch soll sich dieses Tal mit Wasser füllen, so dass ihr samt eurem Heer und eurem Vieh zu trinken haben werdet. Und dies dünkt Jahwe noch zu gering, er wird auch die Moabiter in eure Gewalt geben, dass ihr alle festen Städte und alle auserlesenen Städte bezwingen, alle Fruchtbäume fällen, alle Wasserquellen verstopfen und sämtliche gute Äcker mit Steinen verderben sollt. Am anderen Morgen aber, um die Zeit, da man das Speisopfer darzubringen pflegt, kam plötzlich Wasser in der Richtung von Edom her, und das Land füllte sich mit Wasser. Als aber sämtliche Moabiter vernahmen, dass die Könige herangezogen seien, um sie anzugreifen, wurde alles aufgeboten, was nur irgend waffenfähig war, und sie stellten sich an der Grenze auf. Frühmorgens aber, als die Sonne über dem Wasser aufstrahlte, erschien den Moabitern drüben das Wasser rot wie Blut. Da riefen sie: Das ist Blut. Gewiss sind die Könige aneinander geraten, und es ist zu einem Gemetzel unter ihnen gekommen. Nun auf zur Beute, ihr Moabiter! Als sie aber zum israelitischen Lager kamen, rückten die Israeliten aus und schlugen die Moabiter, so dass sie vor ihnen flohen, dann aber drangen sie immer tiefer ins Land ein und brachten den Moabitern noch weitere Niederlagen bei. Die Städte aber rissen sie nieder, verschütteten alle guten Äcker, indem sie Mann für Mann einen Stein darauf warfen, verstopften alle Wasserquellen und fällten alle Fruchtbäume, bis nichts mehr übrig blieb als die Steinmauern von Kirhareset. Als aber die Schleuderer sie umzingelten und beschossen, und der König von Moab erkannte, dass er dem Angriff unterliegen müsse, nahm er mit sich 700 Mann, die mit Schwertern bewaffnet waren, um zum Könige von Edom durchzubrechen, aber es gelang ihnen nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach ihm herrschen sollte, und opferte ihn auf der Mauer als Brandopfer. Da kam ein gewaltiger Zorn über Israel, so dass sie von ihm abließen und abzogen und in ihr Land zurückkehrten.